Das war mein Album. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war mein Album, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn jedoch nicht, dann muss ich mich halt weiter knallen. Nein, Spaß, ich bin nicht ernst. 100 Kilo Handelbank, das war ein Vers. Cool, ja, ich danke euch, wofür, das weiß ich nicht. Noch eine Nachricht, yep, ich scheiß auf dich. Das hier ist kein handelsüblicher Rap. Und Moneyboy, noch eine Nachricht, ja, ich finde dich nicht track. Yeah. Einen schönen Tag.